Schillers Briefwechsel mit Körner, Teil 2. Rudolstadt, 29. Oktober 1788. Nur ein paar Worte diesem Pakt zur Begleitung. Ich habe diesen Vormittag von Expeditionen den Kopf so voll, dass ich dir sonst nichts Vernünftiges schreiben könnte. Sage mir bald, was du aus meiner Geschichte Gutes oder Schlimmes, sowohl von meinem Beruf zu historischen Bearbeitungen als von der Aufnahme dieses Pröbchens beim Publikum augurierst. Ich lege Egmonts Rezension bei, schicke mir diese wieder. Adieu, grüße alle, dein Schiller.